Hallo und herzlich willkommen bei Wisdom Talks, dem Podcast des Metis-Projekts, des Internetportals für interkulturelle Weisheitsliteratur und Weisheitspraktiken zu finden auf www.metis.ethz.ch. Wenn es um die richtige Staatsführung geht, steht seit Platon das Ideal des weisen Philosophenkönigs im Raum. Philosophenkönige, das sind Männer, an denen der Zahn der Zeit genagt hat, die aber durch Reifungsprozesse von Platon als besonders einsichtsvoll imaginiert werden. Warum ist das so wichtig? Weil man doch davon ausgehen möchte, dass Regierende, seien es nun Könige, Präsidentinnen oder Parlamente, die unser Leben und Zusammenleben maßgeblich beeinflussen, dies zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger tun, welche sie regieren. Worin bestünde denn dieses tiefere Verständnis? Nach heutigen Standards müssten sie vor allem ökonomische Zusammenhänge durchschauen können. Dort, so scheint es, muss vor allem reguliert bzw. Raum geschaffen werden, damit sich eine Gesellschaft über florierende Wirtschaft Stück für Stück verbessert. Denn prosperierende Wirtschaft bedeutet doch Wohlstand und Wohlstand bedeutet Glück, oder nicht? Und damit gebe ich weiter zu meinen Diskussionspartnern des heutigen Podcasts, Michael Hampe und Niklas Kirchner. Michael Hampe ist Initiator des Metis-Projekts und Professor für Philosophie an der ETH Zürich. Niklas ist Doktorand der praktischen Philosophie, ebenfalls hier an der ETH. Ich bin Friederike Maas und wünsche unseren Zuhörerinnen viel Spaß bei unserem Gespräch. Ja, vielen Dank, Frau Maas, für diese Einführung. Wir wollen heute über die weise Staatsführung sprechen. Vielleicht erhoffen sich ja alle Staatsbürger, dass in ihrer Regierung weise Leute sitzen. Und die Weisheit bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Art und Weise, wie eingegriffen wird in bestimmte Prozesse der Gesellschaft, der Regierung. Und eine Schraube, an denen die Regierenden drehen können, sind die Schrauben der Wirtschaft, der Steuern, der Verteilung des Geldes, kurz die Ökonomie. Und die Frage, die wir heute behandeln wollen, ist, wie kann man eigentlich etwas im Staat durch die Ökonomie verändern und inwiefern sind diese Veränderungen tatsächlich geeignet, zum Wohle der Staatsbürger auszugehen? Und Niklas Kirchner kennt sich als Doktorand in der Ethik aus. Er kennt sich auch ein bisschen aus in der Art und Weise, wie Verwaltungen funktionieren, weil er sich da getummelt hat schon. Deshalb die erste Frage, wie geht das eigentlich, dass man an ökonomischen Schrauben dreht, um etwas in der Gesellschaft oder im Staat zu verändern? Was ist Ökonomie eigentlich aus der Sicht von Regierungen? Ja, was die Ökonomie ist, das selbst ist, glaube ich, eine Frage, die von Ökonomen, aber auch von Philosophinnen debattiert wird, weil es in den ökonomischen Debatten nicht immer klar ist, was gemeint ist. Man kann, denke ich, anfangen mit einem Verständnis davon, dass es um Wohlstand geht auf irgendeine Art und Weise und um die Beeinflussung des Wohlstands einer Gesellschaft. Wie Wohlstand jetzt zu messen ist und wie sie mit dem Glück zusammenhängt und ob der Staat das Glück der Bürger als Ziel haben soll, das ist Gegenstand immer noch von Debatten und dazu äußern sich Ökonominnen und Ökonomen, aber immer wieder auch Philosophen und Philosophinnen. Jetzt haben Sie schon einen Zusammenhang hergestellt zwischen Wohlstand und Glück. Wo kommt diese Vorstellung eigentlich her, dass es da einen Zusammenhang geben könnte, dass Leute glücklicher sind, wenn sie, so interpretiere ich jetzt mal Wohlstand, auf oberflächliche Weise mehr Geld, mehr Ressourcen zur Verfügung haben? Genau, eine Möglichkeit, Wohlstand zu bestimmen, ist eben über das Einkommen. Und der Zürcher Ökonom Bruno Frey setzt sich mit der Messung von Glück im Zusammenhang mit Einkommen, aber auch anderen Strukturdaten auseinander und hat eben zeigen können mit verschiedenen statistischen Verfahren, dass das Einkommen statistisch signifikant mit dem berichteten Glücksniveau der BürgerInnen zusammenhängt und eben deshalb auch das Einkommensniveau eine Rolle spielt dafür, wie glücklich wir sind. Glück wird bei Frey verstanden als subjektiv berichtetes Wohlfinden oder Zufriedenheit. Da fragt man sich natürlich, wie diese Daten erheben werden. Vielleicht Kannst du uns da noch mehr zu erzählen, wie das quantifiziert wird? Genau, also bei Frei geht es, so wie ich das verstehe, benutzt Frei Strukturdaten, das heißt Daten zum Beispiel vom sozioökonomischen Panel und versucht eben mit ökonometrischen Methoden da verschiedene Variablen auf das berichtete Glück zu isolieren und dann statistisch nachzuweisen, wie gewichtig diese Variablen sind. Das kann man auch zum Beispiel für Arbeitslosigkeit machen oder eben für Personen, die in Arbeit sind. Und dann kriegen wir ein Bild davon zumindest, inwiefern das Einkommen jetzt zum Beispiel relevant ist für das berichtete Glück. Dabei ist natürlich zu beachten, dass hier kein allgemeines oder objektives Glücksverständnis vorausgesetzt wird, sondern das eben subjektiv berichtet ist und dementsprechend sozusagen nur von den Individuen, die gefragt werden, ausgeht. Also wenn es dann subjektiv berichtet wird, aber es ist trotzdem auf einer Skala, also wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da Multiple-Choice-Tests? Was für Indikatoren werden da genau abgefragt? Genau, es ist so eine klassische, sind so klassische Umfrageformate, die auch teilweise schon länger über die Zeit sind. Also es gibt Querschnitts- und Längsschnittsstudien dazu. Das heißt Beobachtungen zwischen unterschiedlichen Personen und Ländern zu einem Zeitpunkt, aber auch eben über die Zeit hinweg. Also das sozioökonomische Panel ist zum Beispiel so eine Erhebungsmethode. Und dann kann man eben von der Skala von 1 bis 10 zum Beispiel angeben, wie zufrieden man ist mit seinem derzeitigen Leben. Und die anderen Fragen sind natürlich davon unabhängig. Und dann versucht man, die gegeneinander statistisch auszuwerten. Und diese Fragen, die Multiple-Choice-Fragen, werden verbunden auch mit dem, wie viel jemand verdient. Also es wird genau, Einkommen im Verhältnis zu Glück. Das ist, was Bruno Frei versucht herauszufinden. Genau, diese Fragen sind separat natürlich von der Frage nach dem Glück, weil sonst würden die Personen selbst einen Zusammenhang herstellen und man versucht ja genau den Zusammenhang zu finden, den sie nicht herstellen. Genau, das ist die Idee. Vielleicht kann ich da eine methodische Frage einschalten. Ich weiß nicht, ob wir die Kompetenz hier im Raum haben, die zu beantworten, aber man stellt sich so vor, dass das Messen eines Tisches mit einem Zollstock irgendwie relativ einfach geht. Da habe ich einen Uhrmeter in Paris und dann gleiche ich meinen Zollstock mit dem Uhrmeter ab und dann bringe ich den Zollstock zu meinem Tisch und dann gucke ich, ob er länger oder kürzer als der Uhrmeter ist. Bei der Frage, ob jemand glücklich ist oder nicht, habe ich irgendwie keinen objektiven Maßstab. Da gibt es irgendwie keinen Glücksomat in Paris, wo ich hingehen kann und meine Glücksgefühle abgleichen kann mit objektiven Glücksgefühlen. Man denkt sich vielleicht auch, dass wenn Leute gefragt werden, ja, sind sie glücklich oder nicht, dass manche sich schämen würden zu sagen, ja, eigentlich bin ich todunglücklich, sondern lieber sagen, ja, ist schon okay. Also wenn wir uns einander fragen, wie geht's denn so, sagen wir ja meistens, ja, ganz gut. Also die Auskunft, dass man nicht glücklich ist, ist ja vielleicht peinlich. Also die Frage ist, inwiefern kann man sich auf die Ergebnisse solcher Auskünfte verlassen? Die sind natürlich anonymisiert, aber können Sie was dazu sagen, inwiefern solche Erhebung von subjektiven Daten eigentlich verlässlich ist? Also ich würde sagen, so eine Studie, Langzeitstudie wie das sozioökonomische Panel, das ist so eine der besten Sachen, die wir in der Sozialwissenschaft haben. Aber dennoch hat das natürlich immer dieses Problem, dass einerseits der Vergleichbarkeit, also meinen die Leute dasselbe, wenn sie über ihre Zufriedenheit angeben, das ist ein Problem. Ja, das andere Problem ist, dass es tatsächlich so ist, dass es eine Quantifizierung von Glück natürlich unserem Verständnis davon, was es eigentlich sein soll, nicht unbedingt entspricht, weil es ist auf eine Skala reduziert, wo es doch ein multidimensionales Phänomen wahrscheinlich ist. Das heißt, da hat man irgendwie natürlich Grenzen dessen, was man da tatsächlich erfasst und auch eben dann Grenzen dessen, worauf man sich normativ ausrichten kann, wenn man das dann erfasst hat. Wir sind jetzt direkt mit Bruno Frei eingestiegen. Das ist ein zeitgenössischer Ökonom, der auch immer noch publiziert und der beschäftigt sich mit Glück. Trotzdem scheint es mir so, dass das jetzt vielleicht gar keine so konventionelle ökonomische Fragestellung ist. Wenn ich an Ökonomie denke, dann denke ich an sowas wie das BIP. Vielleicht kannst du uns noch mal erklären, wovon grenzt sich Frei denn ab und wie ist Frei auch aufgenommen in so einen ökonomischen Kanon? Also wenn ich Ökonomie an der Uni studiere, ist Glück was, womit ich mich viel beschäftigen werde? Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, zumindest im Bachelor nicht sehr viel. Aber es ist nicht so, dass also Glück in der Ökonomie an und für sich keine große Rolle gespielt hätte. Das fängt bei Aristoteles an und geht über weitere Klasse Ökonomen weiter, die Glück oder Lebensqualität, Zufriedenheit schon eine relevante Rolle eingeräumt haben. Aber frei, das ist richtig betrachtet, Glück irgendwie als außerökonomischen Gegenstand. Das heißt, dass es in der Ökonomie und auch in der Ökonomik, also in der Lehre der Ökonomie, nicht darum geht, also nicht um Glück geht als Gegenstand an und für sich. Er hat da so ein bisschen so ein jonglierendes Verständnis auch. Und auch in der Ökonomie gibt es da zwei Schulen, würde ich sagen. Die einen denken Ethik und Ökonomie. Also es gibt mehr als zwei Schulen natürlich. Aber zwei Herangehensweisen. Amartya Sen ist zum Beispiel so jemand, der auch so eine Sicht auf die Dinge hat, die Ethik und Ökonomie sehr viel stärker zusammendenken. Und eben eine andere Schule, die so eher die Sen als Ingenieuransatz bezeichnet, die Ökonomie viel stärker positivistisch denkt und versucht, sich auch Werturteilen zu enthalten und die Ethik eher rauszuhalten aus den Fragen der Ökonomie. Aber worum geht es dann in der Ökonomie, wenn man sie wertfrei betrachten möchte, wenn man die Ethik rauslässt? Also das Verständnis, das wir ja am Anfang zugrunde gelegt haben, ist, dass Ökonomen Politiker beraten. Also was man so in den Nachrichten hört, wie kriegt man die Arbeitslosigkeit runter, wie kriegt man die Inflation runter. Das hat doch irgendwelche normativen Ziele, dass man an diesen Faktoren zu drehen versucht. Oder kann man das überhaupt, die Ökonomie von der Ethik, irgendwie abkoppeln? Und ich wüsste dann gar nicht, was für einen Sinn sie haben sollte. Nicht? Ja, der Ansicht bin ich auch. Okay. das heißt aber natürlich nicht, dass diese Ansicht weit geteilt ist oder weit verbreitet ist. Also das BIP, vielleicht kurz zur Einordnung. Das Bruttoinlandsprodukt. Ja, erklären, was das ist. Genau, das ist der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Jahr erbracht werden in einer Volkswirtschaft. Das ist die üblichste wirtschaftliche Kennzahl und das ist eine makroökonomische Größe. Das heißt, das sind gesamtwirtschaftliche Phänomene, die da versucht werden zu erfassen, so wie die Inflation zum Beispiel oder die Arbeitslosenquote. Das bedeutet, da ist ein großer Staat, also wenn das einfach so quantifiziert wird, über die Gesamtwirtschaft, ein großer Staat immer ein größeres BIP, Bruttoinlandsprodukt, als ein kleiner Staat hat, oder? Genau, also die USA haben, glaube ich, dieses Jahr sowas wie 27 Billiarden US-Dollar. Dazu ist zwar Deutschland die drittgrößte Wirtschaft, aber mit 4,5 irgendwie Billiarden ziemlich klein. Wenn man natürlich jetzt die EU als Gesamtgröße nimmt, dann sind wir ein bisschen kleiner als die, also unsere Wirtschaft ist etwas kleiner als die von der Vereinigten Staaten. Aber das bedeutet, dass es eigentlich nicht auf die einzelne Person bezogen ist, sondern es betrifft immer die Gesamtwirtschaft. Genau, das ist der Marktoutput. Der Marktoutput. Und der Markt selbst hat ja wahrscheinlich keine ethischen Interessen oder so. Ja, vielleicht kann ich da auch nochmal mit meinem Basic-Wirtschaftswissen punkten. Unbedingt, ja. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ja so, dass wenn sich jemand ein Bein bricht und er kommt ins Krankenhaus, dann wird eine Ware verkauft und auch das zählt ins BIP. Genau. Also, wenn wir über Glück nachdenken, dann ist das BIP davon sehr, sehr weit entfernt, weil es tatsächlich nur um den Output geht und eigentlich gar keine qualitative Dimension hat. Genau, deswegen steht das BIP auch ganz viel in der Kritik, auch schon länger. Joseph Stiglitz und wieder Amartya Sen sind Leute, die das sehr stark kritisiert haben und dann auch teilweise Alternativen dazu entwickelt haben, eben weil es solche Dimensionen nicht berücksichtigt. Gerade jetzt in unseren Zeiten Nachhaltigkeit bzw. Klimaschutz ist natürlich nicht berücksichtigt in diesen Fragen. Also wie man in der Ökonomie sagt, externe Effekte von Märkten, also Dinge, die auftreten durch Wirtschaftshandeln, das aber nicht unbedingt mit dem Wirtschaftshandeln zu tun hat, die negative Folgen haben, sind zum Beispiel nicht berücksichtigt im BIP. Das heißt, also die Nutzung von Kohle und deren Folgen sind nicht im BIP, auch wenn der Marktwert der Kohle, die verkauft wird und verbrannt wird und die Energie, die hergestellt wird und so weiter, im BIP erfasst sind. Warum sollten dann Politiker danach streben, das Bruttoinlandsprodukt zu steigern? Ja, das ist so eine Frage, die uns in vielleicht in Sachen Ideologiekritik und so weiter beschäftigen könnte. Also ich glaube, es ist so eine allgemeine Weisheit, dass das eine relevante Kennzahl ist und die auch politisch, also in der Öffentlichkeit, eine große Relevanz besitzt und auch schon Regierungen darüber gestolpert sind, über diese Strukturkennzahlen. Ob die tatsächlich gut sind in der Steuerung oder Weise, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, das ist eine andere Frage und dann stellt sich eben die Frage, okay, was will man denn eigentlich erfassen? Also was ist das Ziel staatlichen Handelns, was soll es sein? Und Lebensqualität oder Glück ist, sage ich mal, auch in der Antike eine Vorstellung gewesen, die eine große Rolle gespielt hat, bei Aristoteles zum Beispiel. In unseren modernen Staatsverständnissen ist die Sache, glaube ich, ein bisschen komplexer. Wir sind andere Gesellschaften, wir sind heterogener, wir haben mehr unterschiedliche, pluralere Vorstellungen des Guten. Das heißt, die Frage, welches Glück, welche Art soll man denn auswählen, ist so eine Frage. Konzepte von Freiheit und Gleichheit spielen eine große Rolle. Das heißt, der Schutz von Grundrechten und so weiter. Und das ist natürlich, das ergibt eine komplexe Gemengelage, in der sich Philosophinnen im 20. und 21. Jahrhundert Gedanken darum gemacht haben. wir haben jetzt schon angesprochen, dass die Frage nach dem Glück, nach dem guten Leben natürlich eine ganz fundamentale Frage für die Philosophie ist, auch seit der Antike, wie du das gesagt hast. Vielleicht wollen wir da noch mal drauf zurückkommen. Du hast auch den Begriff verwendet, Positivismus, um das zu beschreiben, was Bruno frei macht. Und ich denke dabei auch vielleicht an die Utilitaristen und vielleicht möchten Sie, Herr Hampe, da eine Verbindung herstellen. Ja, vielleicht ist der Utilitarismus die philosophische Richtung im 19. Jahrhundert, die sich am dichtesten an die Quantifizierung des Glücks gewagt hat. Also bei Aristoteles ist die Eudaimonia etwas, was Individuen anstreben sollen und was sie auch nur in der Gemeinschaft realisieren können. Aber wenn ich das richtig sehe, ist Aristoteles nie auf die Idee gekommen, das zu quantifizieren oder zu messen. Und die utilitaristische Vorstellung, dass Politiker danach streben sollten, für möglichst viele Leute möglichst viel Glück zu erzeugen, ist vielleicht im 19. Jahrhundert was Emanzipatorisches gewesen, wo man beispielsweise in der viktorianischen Gesellschaft gesehen hat, dass eine Bevölkerungsschicht, Kinder, Frauen, arme Leute ausgebeutet werden, für Arbeit herangezogen werden, für die sie kaum entlohnt werden. Und dass es zu einer großen Ungleichverteilung von Ressourcen und auch zu einer Ungleichverteilung vielleicht von Glücksgefühlen kommt und dass man die Gesellschaft in eine Richtung verändern sollte, bei der da eine größere Gleichverteilung vorhanden ist. Also Leute wie Mill sind da vielleicht wichtige Figuren gewesen in diesen Bemühungen. Und das ist so in meinen Augen etwas, was vielleicht auch mit der Demokratie zu tun hat, dass die Leute, wenn sie abstimmen, ja auch so etwas wie eine Quantifizierung machen, dass sie politische Programme beurteilen und ein politisches Programm kriegt 1000 Stimmen, ein anderes politisches Programm kriegt 800 Stimmen und dann sind die politischen Programme hinsichtlich ihrer Akzeptanz irgendwie auch quantifiziert vielleicht. Und ich habe den Eindruck, der Utilitarismus hat etwas mit dieser Möglichkeit abzustimmen zu tun. Gleichzeitig würde ich selbst sagen, haben wir gelernt, dass politische Programme, die darauf hinauslaufen, Kollektive zu beglücken, etwas ziemlich Heikles sind. Nicht, dass man denkt, ja, das kann auch in den Totalitarismus umkippen. Ich weiß, was alle Menschen glücklich macht und jetzt mache ich mal eine Politik, die alle Menschen glücklich macht, dann gibt's vielleicht ein paar, die mit dieser Politik nicht glücklich werden. Und wenn man über die einfach hinweggeht, ist das nicht so schlau. Also das haben Sie ja schon angesprochen, Herr Kirchner. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, in der die Menschen vielleicht unterschiedliche Glücksvorstellungen haben, sodass diese Idee, man kann das quantifizieren und die Politik kann sich dann daran orientieren, normativ ziemlich heikel sein könnte, nicht? Und ich glaube, dass die Einstellung gegenüber dem Utilitarismus etwas damit zu tun haben, dass das heikel ist, eventuell nicht. Also ich hoffe, dass wir in unserer Demokratie das Wählen nicht nur als quantifiziertes Phänomen betrachten, sondern dass das irgendwie vielleicht was so mit Bürgerpflicht oder so zu tun hat. Aber was natürlich ganz richtig ist, ist, dass der Utilitarismus, jetzt um den Bogen auch nochmal zum Positivismus und der Ökonomie zu ziehen, natürlich in Person von John Stuart Mill, aber auch Sidgwick zum Beispiel war eine einflussreiche Person in der politischen Ökonomie, dazu beigetragen haben, den Nutzenbegriff in der Ökonomie zu etablieren. Allerdings nicht mit der positivistischen Absicht, die sie dann Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich bekommen hat oder der Interpretation. Wie verhält sich Nutzen und Glück zueinander, kann man das sagen? Also ist das dasselbe oder? Genau, Mill hat, wenn ich das richtig sehe, ein hedonistisches Verständnis von Glück, also von Nutzen. Das heißt, bei Mill geht es sehr stark um das Glück und die Erfahrungen, also der Glücksgefühle. Aber das ist alles noch komplizierter natürlich, weil er dann versucht, das ein bisschen abzustufen und gewisse Erfahrungen oder gewisse Glückserfahrungen höher zu qualifizieren als andere, was ihn dann in allerlei Probleme philosophisch bringt. Aber in der Entwicklung der Ökonomie, in Gestalt dann von Lionel Robbins zum Beispiel, gab es diese Wende, dass man den Nutzenbegriff quasi seines normativen Gehalts entleert hat, in dem Sinne, dass man ganz ähnlich wie Bruno Frey quasi darauf verzichtet hat, selbst etwas darüber zu sagen, was das Glück ist, was der Nutzen ist und was er sein soll, sondern das quasi in den Bereich der Individuen geschoben hat. Und dann ging es von dort an in der ganz anderen Art von Ökonomie, die eben nicht mehr mit einem substanziellen Begriff von Wohlstand und dessen Nutzen zu tun hat, eigentlich um Optimierungsprobleme. Also es wurde eine Entscheidungstheorie entwickelt, die auf einem Rationalitätsbegriff ruht, aber der instrumentell gedacht ist, also nicht selbst keinen normativen Gehalt haben soll, indem es einfach um die Befriedigung von eigeninteressierten Bedürfnissen geht. Und darauf aufbauend wurden auch quasi versucht, makroökonomische Aussagen zu treffen. Genau, Eigeninteressen hast du jetzt angesprochen. Das hört sich eher nach einer egoistischen Konzeption von Handeln an, vom Menschen, der handelt. Homo economicus heißt es ja auch und wird als Modell ja auch kritisiert, ob wir so handeln oder ob wir vielleicht nicht viel solidarischere Wesen sind, als uns das auch von der Ökonomie eingeredet wird. Wir haben jetzt auch das Thema Umverteilung angesprochen oder Verteilungsfragen. Hat denn dazu jemand mal was rausgefunden, ob denn Umverteilung oder eine Gesellschaft, in der Ressourcen gerecht verteilt sind, dazu führt, dass die Menschen, die in der Gesellschaft miteinander leben, glücklicher sind? Also es gibt sicherlich Studien dazu. Jetzt habe ich sie natürlich nicht parat. Aber Mill war zum Beispiel, also auch wenn er quasi Wegbereiter eines Positivismus war, der Erste, der sozusagen diese Verteilungsfragen als politische Fragen in den Blick genommen hat, zumindest aus liberaler Perspektive. Also wenn wir natürlich über Marx sprechen, geht es dann natürlich nochmal um ganz andere fundamentale normative Fragen. Aber Mill war sozusagen der Wegbereiter auch der Verteilungsgerechtigkeitsdebatten, was jetzt im Verhältnis zum Glück nochmal eine ganz andere normative Kategorie ist, die auch in heutigen politischen Debatten und im weisen Handeln quasi nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Und Mill war der Ansicht, dass man die Produktion von der Verteilung trennen muss. Und der Grund ist, dass die Produktion irgendwie physikalische Voraussetzungen hat, die schwieriger zu ändern seien, aber die Verteilung quasi eine soziale Frage ist und man da eben vor dem historischen Kontext des Feudalismus und der grassierenden Armut im Industrialismus, dass man da einfach mehr politisch machen kann. Also dass das eine gesellschaftliche Institution ist, über die man sich politisch streiten sollte und auch mit normativen Kategorien streiten sollte. Und er war in dem Sinne ein Sozialreformer und hat den Weg bereitet auch für andere, dann weiter über diese Verteilungsgerechtigkeitsideen, die es ja auch schon bei Aristoteles gibt, aber über diese Ideen weiter nachzudenken und hat auch damit viel beeinflusst. Frau Maas hat es gerade angesprochen, dass die Bedeutung des Egoismus in den Wirtschaftstheorien und das Verhältnis von Egoismus und Solidarität, und da gibt es ja, wenn ich recht sehe, einen Einschnitt in der Geschichte der Ökonomik, nämlich Adam Smith, der vielleicht der Stammvater der Vorstellung ist, dass sich die Wirtschaft selbst organisieren kann, dass sie eine Gesellschaft selbst organisieren kann, zusammen mit David Hume. Und diese Theorie ist ja sehr erfolgreich gewesen, vielleicht, aber Sie müssen mich korrigieren, wenn ich das falsch darstelle, kann man sagen, da gibt es auf der einen Seite so steuernde Politik- und Ökonomievorstellung, dass weise Herrscher, weise Regierungen schauen müssen, wie man die Waren verteilt, wer wie viel Steuern zahlt, und dann produziert diese weise Regierung eine gerechte Ressourcenverteilung. Und gegen diese Vorstellung scheinen Autoren wie Adam Smith, die man als Autoren, die den freien Markt zu etablieren versucht haben, argumentieren, dass man eine Gesellschaft auch sich weitgehend selbst überlassen kann, was das Wirtschaften angeht, dass wenn jeder nach seinem eigenen Nutzen strebt, sich daraus auch so etwas wie ein Gemeinwohl ergibt. Man sucht dann nach den Waren, die einem nützen, und Leute, die Waren produzieren können, merken, dass es da Suchende gibt und die produzieren dann auch diese Waren, und irgendwie verteilt sich das dann schon auf gerechte Weise. Das ist jetzt meine ganz primitive, naive Darstellung von Adam Smith, die Sie ja gleich korrigieren können. Und meine Frage ist jetzt, wie verhält sich diese, sagen wir mal, wirtschaftsliberale Vorstellung eigentlich zum Utilitarismus? Sitzen die in einer Kiste oder ist der Utilitarismus eher dirigistisch? Also sagt die Regierung, müssen jetzt immer mal gucken, wie ich die Ressourcen verteile, oder sind Utilitarismus und dieser Wirtschaftsliberalismus eigentlich Geschwister? Na, da gibt's immer solche und solche. Okay. so wie die Antworter. Erklären Sie uns das mal. Also es ist bei Smith auf jeden Fall so, dass er, oder zumindest, dass ihn wirtschaftswissenschaftliche Autoren als den Begründer dieser Idee des und der unsichtbaren Hand oder der Selbstregulierung des Marktes interpretiert haben, indem die Bedeutung des Eigeninteresses einfach herausgehoben ist. Also auch so vielleicht so ein Verständnis negativer Freiheit. Solange man nicht gehindert wird, darf man tun, was man will und sein Eigeninteresse verfolgen. Und der Markt über irgendeinen mysteriösen Mechanismus führte dann dazu, dass es für alle einen wechselseitigen Vorteil gibt. Das heißt, wir sollten das Marktgeschehen in Ruhe lassen, in dieser Lesart, weil es alle besser stellt. Also eine Regierung wäre dann unweise, wenn sie versucht, da zu intervenieren, weil das alles sowieso sich von selbst regelt. Genau, die ökonomische Theorie hat mit formellen mathematischen Methoden versucht, das nachzuweisen. Das ist auch auf eine gewisse Art und Weise gelungen. Wir hatten das aber vorhin schon mal angesprochen. Die Frage ist dann immer so, passt das Modell auf die Welt? Was kann man mit diesem Modell anfangen? Und sollten wir uns vor allem in der Politik auf dieses Modell ausrichten? Stichwort Marktversagen, das ist zum Beispiel etwas, was dort rausgefallen ist. Da versucht man dann so ein bisschen die Welt an das Modell anzugleichen. Und die Frage ist, ob das eine gute politische Idee ist. Aber zurückzukommen auf die ursprüngliche Frage. Es gibt zu Adam Smith in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel neuere Forschung, die versucht haben, dieser Vorstellung des selbstregulierenden Marktes und dieser Idee, dass Smith derjenige ist, der das Eigeninteresse hochgehalten hat, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Und da gibt es zum Beispiel ein Buch von Lisa Herzog, in dem sie sehr schön zeigt, dass Smith eigentlich eher in die Nähe der Kommunitaristen zum Teil zu stellen ist, da er sich eher verschiedene Sphären vorstellt, in denen eine gewisse Logik vonstatten geht und der Markt ist eben die Logik, in dem das Eigeninteresse eine Rolle spielt. Das heißt, die Gesellschaft ist nicht der Markt. Wir sollten das nicht auf alles ausweiten, das wäre sehr unweise und sehr unklug. Aber er geht dennoch davon aus, dass es irgendwie Selbstregulierungskräfte gibt. Das hängt auch mit seinem Natur- und Gottesbegriff zusammen. Dahinter stehen eben so deistische Vorstellungen, dass es einen wohlmeinenden Gott gibt, der auch dazu führt, dass es besser wird. Eigeninteresse, ich frage mich, von welchem Interesse wir hier eigentlich reden, und da würde ich gerne noch einen Begriff einführen, der, glaube ich, noch nicht gefallen ist, aber der mir sehr wichtig für das Thema Wirtschaft scheint, nämlich Wettbewerb. Wir haben auch schon über das BIP geredet, und was das BIP ja ausdrückt, ist auch ein Wettbewerb zwischen Nationalstaaten. Wer ist besser gestellt? Wer hat das höhere BIP? Und vielleicht können wir so jetzt irgendwie doch nochmal auch auf Marx zu sprechen kommen, der ja in der ganzen Diskussion auch wichtig, wenn vielleicht auch kontroverser ist als Smith, weil Marx ja sagen würde, dass das Problem, was wir mit unserem Wirtschaften haben, ist das Erzeugen eines Mehrwerts, der eigentlich niemandem nützt, sondern der immer nur weiter wieder in die Maschinerie des Kapitals gepumpt wird, also Akkumulation, um noch mehr zu akkumulieren. Und so kommen wir in so eine Art Teufelsspirale, in der einfach immer nur mehr produziert wird. Und man konkurrenziert mit den anderen, wer mehr von diesem Surpluswert erzeugen kann. Und ich habe angefangen zu fragen, was denn dieses Eigeninteresse eigentlich ist. Und wenn ich da jetzt so mit Marx drüber nachdenke, komme ich halt auf die Idee, und da können Sie und du mir jetzt sagen, ob ihr das auch so seht oder anders, aber dass vielleicht das Problem mit diesem Eigeninteresse ist, dass es eben ein absoluter Selbstzweck ist, der sich auch nur auf Wirtschaft bezieht und eigentlich überhaupt nicht anhand von Parametern bemessen wird, die eben außerökonomisch sind, sondern dass Ökonomie selbst eigentlich zum Selbstläufer wird. Also ich habe den Eindruck, dass es da quasi zwei Metaphysiken gibt, also obwohl Marx das natürlich nicht so akzeptieren würde, aber Herr Kirchner hat das ja schon dargestellt, dass es bei Adam Smith die Vorstellung eines wohlwollenden Gottes gibt und dann gibt es diese Invisible Hand, die das irgendwie schon richten wird im Markt. Und bei Marx gibt es eben dieses Kapital, das danach strebt, sich zu vermehren, zu akkumulieren, und alle Menschen sind eigentlich, so wie sie bei Hegel in den Fesseln des absoluten Geistes zappeln sie bei Marx am Kapital. Auch die Kapitalisten, die Kapitaleigner, machen eigentlich etwas, was nicht ihrem Eigeninteresse entspricht, weil irgendwann hat man 3 Swimmingpools und 3 Villen und so, aber trotzdem akkumuliert man immer noch weiter das Kapital, und die Proletarier in den Fabriken machen sowieso etwas, was sie eigentlich nicht wollen. Sie reproduzieren einfach ihre Arbeit und tun das unter schlimmen Bedingungen, um das Kapital zu vermehren. Und ich würde sagen, das Kapital ist so etwas wie die Invisible Hand. Das ist etwas, was im Hintergrund die Wirtschaft steuert und sich akkumulieren, in Anführungsstrichen, will. Und die Menschen haben die Wirtschaftsprozesse eigentlich gar nicht selbst in der Hand. Das sieht Marx aber als ein Problem an, dass sie sie nicht selbst in der Hand haben. Während Adam Smith sagt, ja, ja, es ist ganz okay, dass die Menschen das nicht in der Hand haben wollen, weil es sich von selbst schon gut entwickelt. Und vielleicht sind aus diesen beiden Vorstellungen die Konzepte von Planwirtschaft. Wir müssen endlich mal die Wirtschaft in menschliche Hände legen, damit wir nicht mehr vom Kapitalakkumulation gesteuert werden, sondern von unseren Eigeninteressen gesteuert werden auf der einen Seite. Und die liberale Laissez-faire, Wu-Wei-Wirtschaft, sage ich jetzt mal, lass es mal laufen, es wird schon gut gehen, als Kontrastprogramme entstanden. Das Problem, was ich jetzt dahinter sehe, ist, dass, so wie wir den Adam Smith rekonstruiert haben, die Vorstellung, dass der Markt eine soziale Sphäre neben anderen ist, in unserer Gesellschaft ja gar nicht mehr so präsent ist, sondern es gibt ja so etwas wie eine geplante Vermarktung der Gesellschaft, dass man sagt, die Universitäten müssen marktförmig organisiert sein, die Krankenhäuser müssen sich auf einem Markt behaupten. Also alle gesellschaftlichen Gebiete werden quasi vermarktet durch eine Marktideologie, die vielleicht gar nicht Adam Smith entspricht. Und das ist ja eher dann so ein planwirtschaftliches Modell, dass man sagt, wir müssen alle gesellschaftlichen Bereiche so planen, dass sie wie ein Markt funktionieren. Und an dem Moment geht's bei mir dann im Kopf durcheinander, nicht, wie sich eigentlich Plan und Marktwirtschaft zueinander verhalten und in welcher Situation wir gesellschaftlich gerade sind überhaupt. Naja, dem würde ich insofern widersprechen, dass ich das Gefühl hätte, bei Marx geht es eben auch um Umverteilungsfragen und um Gerechtigkeitsfragen. Und nur weil der Markt allumfassend ist, würde ich nicht sagen, das ist ein planwirtschaftliches Modell im Sinne des Sozialismus. Sie haben erklärt, dass Adam Smith und Karl Marx andere Metaphysiken zugrunde liegen. Also deshalb, in Anführungsstrichen so, nicht? Genau, ich glaube, aber das kann man vielleicht schon so sagen, dass auch Marx ein bestimmtes Menschenbild hat, auch Adam Smith hat ein bestimmtes Menschen- und Weltbild und ausgehend davon bekommen die beiden sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Welt. Was sie beschrieben haben mit Marx, das könnte man auch Entfremdung nennen. Das ist ein großer Begriff in der marxistischen Theorie. Und ich frage mich, ob man über diesen Entfremdungsbegriff vielleicht nicht auch wieder anknüpfen kann an unser Thema, nämlich das Glück. Niklas, wie siehst du das? Also Glück und Entfremdung, vielleicht hat Bruno Freider ja auch was Interessantes rausgefunden. Stehen die in einem Verhältnis zueinander? Woher wissen wir eigentlich, was für uns Glück ist? Oder sind wir schon so entfremdet, dass wir das gar nicht mehr wissen können? Ja, also das Thema Entfremdung ist, glaube ich, ein bisschen zu komplex, um es statistisch zu erfassen. Deswegen wird Bruno Frey sich darüber wahrscheinlich ausschweigen, weil das ihn auf normativere Gefilde bringen würde. Ja, bei Marx ist natürlich der ausschlaggebende Punkt, dass die Produktionsmittel in die Hände aller kommen sollen. Und da ist es sehr interessant, nochmal auf den Utilitarismus zurückzukommen, weil Mill nämlich die Wichtigkeit von Produktionsmitteln auch gesehen hat, aber eben dachte, dass die Umverteilung nicht, also der Produktionsmittel selbst nicht funktionieren kann. Aber es heißt aber zum Beispiel nicht, dass Mill nicht auch eine Klassengesellschaft gesehen hätte. Ähnlich wie bei Marx hat er auch sozusagen die Forschung an der Klassengesellschaft, aber die ganz anders funktioniert, wo aber auch die Wages auf Deutsch, die Gehälter, quasi die Entlohnung der Arbeiter ein großes Problem sind, weil sie eben nicht gerecht ist. Und das ist eine Ähnlichkeit zu Marx tatsächlich und ein Unterschied zu Smith, weil Smith sich sozusagen in dieser Tiefe nicht mit der Sache auseinandergesetzt hat. Und jetzt die Frage vielleicht noch mit der zurück nochmal zur Entfremdung und mit dem Eingreifen sozusagen des Kapitalismus in andere Bereiche, zum Beispiel Bildungsinstitutionen. Da gibt es eine super spannende Debatte darüber, ob wir denn im Kapitalismus leben oder in einem kapitalistischen System. Mhm. Also die Frage nämlich genau, hat Marx recht in dem Sinne, dass es im Hintergrund etwas gibt, was uns entfremdet und was uns irgendwie bestimmt und was dazu führt, dass wir uns alle auf eine gewisse Art und Weise verhalten, oder ob wir nicht einfach nur den Fehler begehen, die ganzen kapitalistischen Praktiken an den falschen Ort zu schieben. Aber es gibt eben nicht diese Idee, dass der Kapitalismus alles bestimmt. Da gibt es Nancy Fraser ist zum Beispiel jemand, der die Position ist, dass es eben der Kapitalismus ist. Und dann gibt es andere Positionen, zum Beispiel von Sally Häslinger, die sagt, dass es eben verschiedene Subsysteme gibt und manche davon werden kapitalistisch. Das heißt aber nicht, dass wir im Kapitalismus leben. Aber kann ich nochmal auf dieses Problem Wohlstand, Verteilung des Wohlstands und Entfremdung von Frau Maas zurückkommen? Also wenn man sagt, ja, wir müssen das Kapital und den Wohlstand gleich verteilen. Also es darf keine einzelnen Kapitaleigner geben, die nicht arbeiten müssen, sondern einfach davon leben, dass sie Kapital, also Produktionsmittel besitzen. Dann löst dieses Verteilungsproblem ja nicht die Frage, ob die Entfremdung verschwindet, nicht? Also ich kann ja Kapitaleigner ich arbeite in einer Waffenfabrik, ja, und diese Waffenfabrik ist jetzt eine Kooperative, ja, es gibt keinen Patriarchen, es gibt keinen einzelnen Kapitaleigner, sondern alle, die in der Waffenfabrik arbeiten, besitzen diese Waffenfabrik auch. Dann kann es ja trotzdem sein, dass ich es blöd finde, Waffen zu produzieren. Ich bin dann vielleicht relativ gut betucht, ich habe mein Häuschen im Grünen, ich habe meinen Swimmingpool, alle Arbeiter haben einen gewissen Wohlstand, aber jeden Morgen gehen sie in eine Fabrik und müssen etwas machen, wozu sie keine Lust haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute in der Waffenfabrik keine Lust haben, Waffen zu produzieren, aber ich tue jetzt mal so. Ja, das heißt, die haben noch entfremdete Arbeit, sind unglücklich, obwohl sie in einem gewissen Wohlstand existieren. Das scheint doch zu bedeuten, dass wenn Glück sowohl davon abhängt, dass man nicht ganz arm ist, dann müssen wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, weil Bruno Frey das ja versucht irgendwie zu skalieren, wie viel Wohlstand man braucht, um halbwegs glücklich zu sein. Aber auch, wie Frau Maas gesagt hat, davon, dass man nicht in entfremdeten Umständen existiert. Also dass man eine Arbeit macht, die man irgendwie gut findet, dass man in sozialen Verhältnissen lebt, die nicht einfach von Animositäten geprägt sind, dass die Mitmenschen nicht einfach Instrumente dafür sind, damit man seine Neurosen ausleben kann und so weiter. Ja, also diese Faktoren scheinen ja gar nichts mit dem Geld und zu tun zu haben, nicht? Bedeutet das, dass wenn wir immer an der Ökonomieschraube drehen, eigentlich an den Entfremdungsverhältnissen, in denen Menschen eventuell leben, gar nichts ändern? Genau, also man kann natürlich, was jetzt angesprochen haben, ist so eine Kooperative, ist ja eine ganz andere Eigentumsverteilung, die man hat an den Produktionsmitteln. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, Entfremdung gibt es natürlich im Ziel. Also Waffen herzustellen ist vielleicht, finden nicht alle gut, außer man hat jetzt irgendwie einen sehr militaristischen Geist oder man denkt, man kämpft für die richtige Sache oder so. Dann kann man das vielleicht für sich rechtfertigen. Und dann gibt es natürlich Entfremdung in der Tätigkeit. Also das quasi, das Stupide, wenn man jetzt am Band steht, dass das quasi die Entfremdung ist und das ist ja auch ein großer Teil, insbesondere im industriellen Kapitalismus, nicht wahr? Dass die Arbeitsbedingungen einfach nicht gut sind. Oder man weiß gar nicht, was man herstellt eigentlich. Genau, man ist vielleicht halt nur so ein kleines Rädchen in so einem großen System und weiß überhaupt nicht so richtig, was das bewirkt und man fühlt sich wirkungslos. Das heißt, das ist richtig, dass auch die Qualität der Arbeit, aber auch quasi diejenigen Dinge, die in der Wirtschaft produziert werden, schon eine große Rolle spielen für die Personen, die darin tatsächlich involviert sind. Aber ich denke auch, solche demokratischen Initiativen, wie zum Beispiel Kooperativen und so weiter, die ja zum Beispiel in der Schweiz paradigmatisch sehr groß sind, obwohl man von außen annimmt, das ist ein sehr kapitalistisches Land mit der Finanzwirtschaft, dass die dennoch eine große Rolle spielen, weil die Leute mitbestimmen können, wie die Arbeit aussieht und was man produziert und sozusagen nicht nur kleine Rädchen im System sind, sondern eher mit ihren anderen menschlichen Qualitäten auch noch eine Rolle spielen können. Und wenn wir jetzt auf den Bruno Frey zurückkommen, wie würde der sich zu der Frage verhalten, an welchen ökonomischen Schrauben wir eigentlich drehen müssen, um das, was jede individuelle Person als ihr Glück begreift, steigern zu können? Also er bespricht auf jeden Fall das Einkommen als wichtige Determinante für die Bestimmung des Glücks. Da kann man eben sehen, dass das bis zu einem gewissen Einkommensniveau ansteigt, dass Leute berichten, dass sie zufriedener oder eben glücklicher sind, wenn sie mehr Einkommen haben. Und in der Schweiz ist es interessanterweise so, dass es ab einem gewissen Niveau gleich bleibt, beziehungsweise sogar ein bisschen zurückgeht. Das heißt, dass ab einem gewissen Moment mehr Einkommen die Menschen nicht zufriedener macht, zumindest in dem, was sie berichten selbst. Und er erklärt das so ein bisschen über die Idee des Grenznutzens. Und das kann man vielleicht ganz gut mit so Autokauf oder sowas illustrieren. Wenn man quasi das erste Auto kauft, dann hat man dann irgendwie noch einen großen Zuwachs an Glück. Man hat auf einmal Mobilität, man kann irgendwie selbstständig, wenn man jetzt nicht gerade in der Schweiz lebt, das kann man hier ja auch so. Aber wenn man quasi auf das Auto angewiesen ist, dann kann man in den Urlaub fahren und dann kann man viele schöne Dinge machen. Das zweite Auto, das man sich dann kaufen kann, das spielt vielleicht nicht mal so eine große Rolle für das persönliche Glück. Und so erklärt er quasi diese Korrelation, die erstmal nur ein Zusammenhang zwischen Einkommen und Glück ist, ist quasi die theoretische Erklärung, warum denn das nichts nicht mehr bringt. Und hat er was zur Entfremdung zu sagen? Wenn ich das richtig sehe, ist es so, dass in seinen Arbeiten auch Arbeitslosigkeit und sowas eine große Rolle spielt. Also da wir in einer Gesellschaft leben, bei der Arbeit nun mal wichtig ist, kann man auch den Zusammenhang feststellen, dass Leute, die quasi nicht in Arbeit sind, dass es denen auch berichtet schlechter geht. Das heißt, das ist vielleicht so ein bisschen, da kann man theoretische Ansätze finden, wo vielleicht so Entfremdung eine Rolle spielt. Aber auch mit dem Thema Demokratie setzt das sich auseinander. Also wenn die Gesellschaften undemokratischer sind, dann sind die Leute berichtet unglücklicher. Das könnte auch in Sachen Mitbestimmung, aber jetzt gesamtgesellschaftlich, nicht unbedingt nur auf die Ökonomie bezogen, auch eine größere Rolle spielen. Ja, wir haben jetzt oft die Metapher benutzt davon, an Schrauben zu drehen und so funktioniert Regierung. Aber das ist natürlich ein Ansatz, bei dem es um Reform geht und vielleicht darum, ein System zu verbessern. Vielleicht wollen wir nochmal überlegen, was es denn hieße, ein System wirklich auch radikaler zu verändern. Und da frage ich mich, welche Rolle Glück spielt. Und zwar, ob Glück nicht, vielleicht, es tut mir leid, dass ich mehr Marx gelesen habe als Adam Smith, aber Religion ist ja Opium für das Volk. Und ich frage mich, ob Glück nicht vielleicht auch etwas ist, was uns auch ruhig stellt für eine Zeit. Also super, wenn ich mir über den Kapitalismus mein kleines Auto leisten kann und nach Italien und dann mein Gelato essen und dann komme ich wieder zurück und dann arbeite ich wieder total gerne. Also ich habe das Gefühl, dass vielleicht Glück, und da müssten wir aber vielleicht uns fragen, von welcher Form von Glück wir denn sprechen, denn das ist ja auch ein sehr individuelles Glück, ein konsumbasiertes Glück. Also inwiefern Glück vielleicht doch Herrschaft stabilisierend ist und wenn wir alle diese Art von Glück auf Dauer empfinden, sich vielleicht letztendlich doch sehr wenig an unserem System verändern wird. Das sind Fragen, die jetzt stärker mit Gerechtigkeitsüberlegungen zusammenhängen, die wir jetzt nur am Rande irgendwie immer thematisiert haben über den Verteilungsbegriff. Das heißt, die Frage, ob Glück tatsächlich ein Ziel staatlichen Handelns ist, haben wir gar nicht so stark in Frage gestellt, wie das eigentlich auch immer in Frage gestellt wird und vielleicht auch zu Recht in Frage gestellt wird. Denn es ist nun mal so, dass es unterschiedliche Auffassungen vom Glück gibt und man auch Glück in einer gewissen Art und so oder Zufriedenheit, so wie du das jetzt etwas aus einer kritischeren Perspektive betrachtet hast, vielleicht auch herstellen kann, sodass die Leute quasi nicht wirklich nach mehr Freiheit zum Beispiel oder nach mehr Gleichheit streben. Und da muss man natürlich an dieses Bonmot, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, denken, dass wir quasi, vielleicht werden wir nur zufrieden gemacht. Das sind auch wieder diese Fragen, ist denn der Kapitalismus das steuernde Element oder nicht? Aber ich denke, die moderneren Ansätze, jetzt auch die quasi aus der liberaleren Ecke oder so in so einer sehr abstrakten Weise auch liberal, nicht wahr, kommen, die haben sich viel stärker auf den Begriff der Gerechtigkeit fokussiert und gar nicht so stark auf das Glück. Zen ist da vielleicht eine Ausnahme, der so sehr stark die Lebensqualität zum Beispiel am Wickel hat, aber dann auch eher über einen Freiheitsbegriff. Das heißt, das hat man dann versucht, methodisch und theoretisch einzuholen, dass man eher versucht, zum Beispiel auf Befähigungen der Leute einzugehen und zu schauen, kann eine Gesellschaft die Leute denn zu dem Leben befähigen, das sie selbst wählen wollen? Und das ist dann der Versuch, quasi rauszukommen aus der Ecke, dass es direkt um das Glück geht und wir eine Vorstellung von Glück haben, die alle anhängen müssen und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich richtig, dass es gut ist, immer mal wieder die kritische Brille aufzusetzen und zu überprüfen, ob Staaten denn wirklich so genau, welches Interesse sie denn daran haben, die Leute glücklich zu machen. Also Sie haben jetzt Freiheit und Gerechtigkeit genannt und es, wenn man an Raymond Geuss anknüpfen möchte, kann man vielleicht auch noch die Sicherheit dazu tun. Er hat in seinen Potsdamer Vorlesungen, wenn ich das richtig erinnere, festgehalten, dass das Glück eigentlich etwas ist, nach dem Menschen relativ spät streben, dass das erste Interesse erstmal ein Sicherheitsinteresse ist. Also wenn ich rausgehe und Angst haben muss, dass ich überfallen werde und ein paar über die Rübe kriege oder ins Gefängnis komme, ohne zu wissen, warum, dann strebe ich erstmal nach Sicherheit. Und dann frage ich mich nicht, wie ich glücklich werden kann, sondern frage ich mich, wie kann ich das vermeiden, dass ich zusammengeschlagen werde. Und wenn ich sehe, dass ich mich nicht frei bewegen kann, dass ich nicht sagen kann, was mir durch den Kopf geht, dann strebe ich auch erstmal vielleicht nach Bewegungsfreiheit und nach Meinungsfreiheit und auch nicht nach Glück. Wenn ich sehe, dass die Ressourcen unterschiedlich verteilt sind, dass ich mir kaum was zu essen leisten kann und andere Leute drei Autos haben, strebe ich vielleicht erstmal nach Verteilungsgerechtigkeit. Und wenn das alles, so scheint er mir zu glauben, abgedeckt ist, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich bin in Sicherheit, ich kann relativ frei leben, es geht auch halbwegs gerecht zu, dann frage ich mich vielleicht, ja, führe ich ein glückliches Leben oder nicht, sodass das eventuell ein relativ spätes Ziel im menschlichen Leben ist und dass Staaten vielleicht nie sich darauf beziehen können, sondern sich immer damit beschäftigen müssen, ob die Sicherheit, die Freiheit und die Gerechtigkeit garantiert sind. Genau, ich denke, dass Staaten, so wie wir sie jetzt im demokratischen Westen auffassen, oft dafür da sind, sozusagen die Voraussetzungen für ein glückliches Leben zu schaffen und zu sichern. Und dass der Wohlfahrtsstaat zwar zum Beispiel schon darauf abzielt, die Leute besser zu stellen in einem substanziellen Sinne, also dass sie ein besseres Leben führen, aber eben mit der Begründung, dass das die Voraussetzung für Teilnahme ist, dass das die Voraussetzung ist, ein glückliches Leben führen zu können. Und es ist nicht das Ziel, die Leute glücklich zu machen, was ein großer Unterschied wäre, weil dann wäre der Eingriff in den persönlichen Raum dann doch sehr, sehr viel stärker. Und letzten Endes kann es auch sein, dass ein Staat nicht sehr viel falsch macht und trotzdem sehr viele unglückliche Menschen existieren. Das heißt, das ist zumindest in der modernen Staatsauffassung so, wenn man es den Menschen zumuten möchte, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, ein glückliches Leben führen zu können und auch eine Vorstellung davon zu haben. Und das wird natürlich immer komplexer, weil Gemeinschaft für uns als Individuum eine große Rolle spielt. Wir sind ja nicht irgendwie voneinander getrennt und haben nichts miteinander zu tun und unsere Vorstellungen und Einstellungen bedingen sich und wir sind auch angewiesen auf Gemeinschaft. Das heißt, diese soziale Einbettung von uns als Personen verkompliziert die Sache dann doch erheblich, würde ich sagen, wenn man jetzt nicht von schematischen Überlegungen nur ausgeht. Vielleicht können wir dann am Schluss nochmal ganz kurz auf diese Alternative zum Bruttoinlandsprodukt, nämlich zum Gross National Happiness Index, der in Bhutan entwickelt worden ist, eingehen. Das ist ja als eine Alternative angesehen worden zum Bruttoinlandsprodukt. Aber vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gesagt haben, scheint das ja etwas Problematisches zu sein, nicht? Wenn Staaten sich von vornherein darauf kaprizieren, das Glück zu steigern ihrer Bürgerinnen und Bürger, dann könnte es ja so sein, wie Frau Maas gesagt hat, dass einfach aus Machterhaltungsinteressen quasi Glückszustände erzeugt werden mit, wie heißt die Droge, Soma oder mit irgendwas anderem oder mit einer Religion, werden die Leute eingelullt und tatsächlich kann man dann alles ungerecht lassen, man kann Unfreiheiten aufrechterhalten, weil die Leute quasi das ist natürlich jetzt eine Glücksvorstellung, die sehr primitiv ist, dass sie quasi im Bett vor sich hin dösen und glücklich sind und Glücksgefühle haben. Das ist nicht, glaube ich, die Vorstellung, die Kamaura vom Glück hat, der diesen Index entwickelt hat. Aber vielleicht können Sie nochmal dazu Stellung nehmen. Was halten Sie eigentlich vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir jetzt geführt haben, von diesem Gross National Happiness Index? Genau, also die Idee ist ja sozusagen, dass die Kritik am BIP aufzugreifen, was wir am Anfang schon gesagt hatten, dass man eben soziale und ökologische Faktoren berücksichtigt, dass man auch irgendwie das Regierungsverhalten und die Strukturen berücksichtigt und daraus eben so ein Indiz macht, der multidimensional ist. Ja, ich denke, es hat schon mehrere Probleme, sozusagen so direkt und eindeutig auf ein Glücksverständnis zu zielen. Auch, da spielt natürlich eine große Rolle, ob das überhaupt eine demokratische Staatsform ist oder nicht. Das heißt, die Legitimität überhaupt der politischen Autorität spielt eine Rolle. Aber natürlich ist es in unserem Verständnis sehr paternalistisch auch. Also quasi überzuwölben, was denn jetzt das Glück sei und wie man es erfassen kann. Und das verkompliziert natürlich die Beziehung zwischen den BürgerInnen und dem Staat, weil eben genau das passiert, dass der Staat auf einmal die Aufgabe hat, die Menschen glücklich zu machen, wenn er es erhebt. Und die Leute dann vielleicht in Machtstrukturen geraten, in denen sie überhaupt nicht zum Beispiel berichten, ob sie denn jetzt glücklich seien oder nicht. Oder auch der Staat auf einmal die Leute ja wie glücklich machen muss, damit er selbst legitimiert ist. Also, aber so habe ich das verstanden, dass bei Kamaura, dass sie 177 Faktoren haben, die sie auch quasi auch abgefragt haben. Also sie fragen die Leute, was macht euch eigentlich glücklich? Und dann sagen sie, ja, wenn ich Land habe, wenn ich Kommunikation habe, wenn die Umwelt in Ordnung ist und so weiter. Das sind sehr viele Faktoren, die sie quasi von den Leuten abgegriffen haben. Und dann fragen sie vor dem Hintergrund eines 5-Jahres-Plans, ob sich das jetzt verbessert hat oder nicht. Es ist ja ein unglaublicher statistischer Aufwand, geht vielleicht auch nur in so einem kleinen Land. Aber es ist ja nicht so, dass der König von Bhutan oder die Regierung von Bhutan sich irgendwie eine bestimmte Glücksvorstellung macht und sagt, so, mit dieser Glücksvorstellung beglücken wir euch jetzt, sondern sie greifen das ja vermeintlicherweise von den Leuten ab, nicht? Ja, es ist einfach eine ganz andere Idee von Regieren, aber die auch schon Ähnlichkeiten hat, zum Beispiel auf eine ganz andere Art und Weise mit einem Freiheitsbegriff von Zen zum Beispiel, die auch versuchen eben diese Nachteile des BIP auszugleichen und irgendwie an die Lebensqualität ranzukommen. Aber es ist natürlich irgendwie eine ganz andere Theorie, die dahinter steht und ein ganz anderes Verständnis davon, was auch der Mensch ist, was er innerhalb der Gemeinschaft und einer staatlichen Gemeinschaft, was er haben soll und was ihm zukommen soll. So tief bin ich in den Debatten nicht drin, dass ich jetzt Aber Sie würden sagen, es ist unmittelbar bewerten kann. Aber es scheint mir sehr viel paternalistischer trotzdem zu sein und sehr viel auch kulturell sehr spezifische Fragestellungen zu beinhalten. Also der Buddhismus spielt auch eine große Rolle in der Abfrage, wie es den Personen geht. Das wollte ich gerade fragen, dass, also ob Sie meinen, dass diese Vorstellung, dass staatliches Handeln das Glück zu steigern hat, quasi von einer dritten Metaphysik, die wir noch nicht besprochen haben, also die Metaphysik des Kapitals, steuert das Leben der Menschen bei Marx, die Invisible Hand des Marktes und ein wohlwollender Gott steuert das Leben der Menschen bei Adam Smith und in Bhutan, einem buddhistischen Land, spielt die Frage, wie glücklich bin ich in der spirituellen Verwirklichung eine große Rolle. Also ein Mensch, der glücklich ist, hat es religiös, spirituell weitergebracht als ein unglücklicher Mensch. Und wenn der Buddhismus Staatsreligion ist, dann kann man natürlich verstehen, dass sie das fördern müssen. Sie müssen die Menschen voranbringen auf ihrem spirituellen Pfad. Das können sie dann quasi messen, indem sie fragen, wie glücklich seid ihr eigentlich? Das ist nachvollziehbar. Und in westlichen Staaten geht es eben um die Absicherung von Freiheit und Gleichheit. Und dann spielt eben das Glück eine nachgeordnete Rolle und ist auch nicht das ausgewiesene Ziel. Also zum Glück ist es das nicht sozusagen aus unserer Perspektive. Aber es ist einfach eine ganz andere Herangehensweise, weil, wie du das auch schon gesagt hast, Friederike, für uns kommen dann so Sachen wie Entfremdung auf einmal ins Spiel, wenn bestimmte Freiheiten nicht gegeben sind. Also Mitbestimmung, demokratische Mitbestimmung. Solange das nicht gegeben wird, so wie Sie das auch gesagt haben, dann spielt Glück irgendwie eigentlich für uns noch gar keine Rolle. Aber das ist hier natürlich ein ganz anderer Ansatz, der einfach einen ganz anderen kulturellen Hintergrund und normative Ziele hat. Genau, ich denke, das hat bestimmt mit Kultur zu tun. Insofern auch, wir haben öfter darüber geredet, was ist eigentlich Glück? Ist Glück was, was wir als Individuen empfinden? Oder sind wir glücklich, wenn wir in einer Gemeinschaft aufgehen? Ich denke, auch das ist ja stark kulturell verankert. Wir leben in einer eher individualistischen Gesellschaft. Also wäre Glück was, was hier vielleicht auch tatsächlich bemessen wird durch die Individuen und wie diese sich ihr Glück empfinden, anstatt dass wir solidarisch mit anderen Menschen sind. Auch da ist natürlich die Frage, du hast schon von Engineering auch gesprochen und wir haben von Rädern, die gedreht werden, gesprochen und Paternalismus, ob denn dieses zu messen, was jeder für sich empfindet, Ziel sein sollte von der liberalen Gesellschaft, in der wir leben, oder ob es vielleicht nicht doch irgendwie, ich denke auch an Klimawandel, wie der zum Beispiel in China gesteuert wird, manchmal auch interessant wäre, sich zu überlegen, ob nicht vielleicht gewisse Menschen auch Glücksvorstellungen oder Vorstellungen von guter Gemeinschaft setzen können und wir versuchen, die zu erreichen. Das ist jetzt eine sehr große Person, die ich glaube, das muss auf jeden Fall rausgeschnitten werden. Nein, also man kann schon darauf antworten. Ja. Also ich finde, was wir sehen, ist, dass die Vorstellung, dass es ein einheitlichen Weisheitsstandard geben könnte, der für alles Regierungshandeln in beliebigen Kulturen funktionieren würde, dass das eine relativ aussichtslose Vorstellung ist, eine Vorstellung, die zu keinem guten politischen Projekt führen würde, und dass wir nicht den Leuten in Bhutan vorschreiben können, dass sie nicht nach spiritueller Verwirklichung und Glück streben sollen, sondern dass sie mal ein bisschen individualistischer sein sollen, und dass wir uns wahrscheinlich bevormundet vorkämen, wenn uns gesagt wird, ja, ihr müsst jetzt aber nach einer bestimmten Art von Glück streben. Das hat man jetzt in Bhutan herausbekommen und ihr solltet nicht immer so auf euren Freiheitsrechten pochen. Also es ist ja auch quasi eine Einsicht, wenn ich das so sagen darf, des Metis-Projektes, dass Weisheit zwar ein wichtiger Begriff ist, aber dass er nicht interkulturell fixierbar ist, sondern dass es da unterschiedliche Weisheitskonzeptionen gibt. Und wenn das auch für das Regierungshandeln gilt, denke ich, muss man darüber nicht resignieren, sondern muss einfach sich informieren, was ein Weisheitskonzept sein könnte, was das Regierungshandeln in einer bestimmten Kultur leiten könnte, eventuell. Genau, vielleicht will ich die Frage einfach nochmal ein bisschen anders formulieren. Ich frage mich, wir sind gewohnt an bestimmte Vorstellungen von dem, was Glück für uns als Individuen, und wir leben in einer individualistischen Gesellschaft, bedeutet, was ist mit Sachen wie Verboten, zum Beispiel Autos, dass wir, wenn jemand sagt, 3 Autos brauche ich, um glücklich zu sein, und wir beschäftigen uns gerade mit Klimafragen, ob nicht da vielleicht auch sowas wie Glücksvorstellungen beschneiden und sagen, so diese drei Autos kannst du leider nicht haben, dass man Glück vielleicht klar so individuell messen kann und Leute fragen kann, was heißt Glück für dich? Aber ob man nicht vielleicht auch bei manchen Sachen muss, okay, dein Glück hört da auf, wo das Glück oder die Freiheit von anderen beschnitten wird. Ob das nicht vielleicht auch wichtige Diskussionen sind und ob Paternalismus vielleicht manchmal auch angebracht ist, je nach den Situationen, in denen wir uns befinden. Genau, also ich glaube, in unserer Gesellschaft haben wir Prozesse entwickelt, wie wir damit umgehen, und das ist die Demokratie. Und jetzt streitet man sich natürlich darüber, welches Modell von Demokratie man befürwortet. Also ob man eher so ein liberales hat, wo man Verboten eher ein bisschen gegenübersteht und sehr stark auf Individualrechte pocht. Oder ob man zum Beispiel ein deliberatives hat oder ein republikanisches, wo es eher um das gemeinsame Beraten, zum Beispiel im deliberativen Modell, im gemeinsamen Beraten über die Lösung dieser Probleme geht, oder im republikanischen Modell, dass alle teilnehmen können. Also was wir vorhin auch in diesen Kooperativen schon mehr oder weniger angesprochen hatten. Und ja, ich glaube, in der Art und Weise, in der Gemeinschaft, in der wir zusammenleben, also ich weiß gar nicht, ob das, es ist natürlich, wenn wir jetzt über Ökonomie sprechen und die Ansätze, die wir diskutiert haben, die sind alle sehr individualistisch. Aber in unserer Gesellschaft haben wir ja dann doch schon ein substanzielles Verständnis von Gemeinschaft und auch wie man gemeinschaftlich Lösungen finden kann und soll. Und das ist eben der demokratische Prozess. Und da sind wir uns vielleicht manchmal nicht einig, wie das funktionieren soll und ob Parteien die richtigen Vehikel sind. Aber die Legitimität geht irgendwie von diesem Prozess aus. Und das heißt, wir streiten uns auch öffentlich darüber, welche Glücksvorstellungen denn jetzt legitim sind und nicht und welche Freiheitsangriffe legitim sind und nicht. Und das treibt halt manchmal sehr merkwürdige Blüten, wenn man die öffentlichen Debatten beobachtet. Aber das ist nun mal der beste Aushandlungsprozess, den wir wahrscheinlich derzeit haben, der jetzt über digitale Technologien zum Beispiel nochmal eine neue Überformung bekommen hat und die Debatten anders stattfinden, als sie vielleicht davor stattgefunden haben. Aber ich denke, das ist das, was der Minimalkonsens ist, dass wir irgendwie auf diese Art und Weise miteinander umgehen wollen. Und das ist vielleicht, um diesen individualistischen Vorstellungen unserer Gesellschaft entgegenzuwirken, haben wir eigentlich schon ganz schön starke Vorstellungen von Gemeinschaft und was wir anderen schulden. Und ja, da sind wir jetzt schon bei einem anderen Thema, worüber wir auch noch einen Podcast machen könnten, nämlich welche Gemeinschaften in Verhältnissen leben, die man als eher weise und welche, die man als eher chaotisch, bellizistisch, unweise beschreiben muss. Da wird ja gegenwärtig viel darüber diskutiert, ob die Medien zu einer Veränderung des Kommunikationsverhaltens geführt haben, dass auch die Gemeinschaft auf eine Art und Weise verändert, dass sie eigentlich gar nicht mehr weisheitlich zu gemeinschaftlichen Entscheidungen kommen kann, sondern dass einfach nur noch quasi verbaler Bürgerkrieg geführt wird. Aber das ist ein anderes Thema und wir sind ja auch am Ende der Zeit schon. Ich danke jedenfalls Friederike Maas und Niklas Kirchner für diese Diskussion. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke euch. An dieser Stelle möchte ich auch unsere Hörerinnen und Hörer einladen, weiteren Wisdom Talks zu lauschen, sowie neugierig in die Vielzahl von Texten und weiteren Podcasts einzutauchen, die auf unserer Website www.metis.ethz.ch, dem Internetportal für interkulturelle Weisheitsliteratur und Weisheitspraxis, zu finden sind. Ich möchte Sie und euch auch dazu ermutigen, uns eigene Gedanken, Kritik, Nachfragen und dergleichen zu senden. Auf unserer Homepage werden auch eingesandte Essays zu Weisheitsthemen und Weisheitspraktiken aufgeschaltet. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten dazu findet man auf unserer Homepage. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Dieser Podcast wurde von Martin Münich produziert mit der Unterstützung der ETH Zürich und der Udo Keller Stiftung Forum Humanum in Hamburg.